Lifestyle wie ein Superstar hier. Alle kommen auf einmal an, jede will auf einmal an meinen Schwanz. Jede Ho, wir heiraten halt mal lieber Achter. Nerv mich mal bitte nicht mit deinem Handy, Bild. Ich will kein Foto machen, ah, ich bin viel zu wild. Ich schmeiß die Gin-Flaschen locker aus dem Cabrio. Und wenn die Bullen mich holen, gibt es wieder Schläge, oh. Ich bin zurück und ihr habt wirklich kein Glück. Ich trag die Ringe vom Versace, trag die Uhr vom Versace. Fahr nen dicken Ferrari, trage Armani. Ey, du siehst doch selber, dass du nicht auf meinem Level bist, ey. Oh, Rockstar, Superstar, Rockstar. Rockstar, Superstar, Rockstar, ja. Rockstar, Superstar, Rockstar, ja. Rockstar, Superstar, ja. Alle zücken die Handys, wer nur jede Bitch kennt mich, Chill im VIP-Bereich mit circa 100 Flaschen. Dumpy, Moe, wer will da was machen? Bestell mir Bombe Hendrix, bestell mir Dorncard. Ich trinke so viel Gin, ich hab nen Rad ab. Und plötzlich will jeder hier ein Foto, ja. Sogar die Typen von den Haus kommen an meinen Fotos aus. Ich kann doch auch nichts dafür, dass hier nichts reißt. Für mich gibt es immer noch keinen Vergleich. Viel zu hübsch und viel zu reich, ich bin zu high. Ich bleib der High, eure Zeit ist längst vorbei. Oh, Rockstar, Superstar, Rockstar. Rockstar, Superstar, Rockstar, ja. Rockstar, Superstar, Rockstar, ja. Rockstar, Superstar, Rockstar, ja. Yeah.